Roswitha, du hast dich jetzt schon seit längerem mit Antiziganismus auseinandergesetzt und du hast in den Texten immer wieder darauf hingewiesen, dass es sich beim Antiziganismus um eine vergessene Variante des modernen Rassismus handelt. Kannst du vielleicht zu Beginn erstmal ganz grob skizzieren, in welchen Vorurteilen sich der Antiziganismus äußert? Also welche Eigenschaften werden hier den sogenannten Zigeunern zugeschrieben? Naja, da kann man so ganz allgemein sagen, dass er für so eine Unzivilisiertheit steht. Allerdings im Gegensatz zum sogenannten Schwarzen ist es die Unzivilisiertheit in der eigenen Gesellschaft selbst, in der eigenen Kultur. Und das wären dann eben so, naja, arbeitsscheu, dreckig, kriminell. Dann kriegen Kinder wie die Karnickel, stehlen, betteln. Das sind halt so diese gängigen Stereotypen. Und ja, also wenn du mich jetzt einfach mal so nach Vorurteilen fragst, also beziehen die sich also vor allen Dingen auf diese genannten Bilder. Also damit hast du jetzt beschrieben, was den Sinti und Roma so als negative Eigenschaften zugeschrieben wird. Es gibt ja aber auch Vorurteile, die sich eher verklärend positiv auf so eine angeblich freie und leichte Lebensweise beziehen. Wie würdest du solche romantisierenden Vorurteile beschreiben? Naja, das ist halt zunächst mal Musik und Tanz, Carmen und Teufelsgeiger und so weiter und so fort. Dann natürlich freies Leben, Wanderschaft, Unabhängigkeit. Das sind also so diese romantischen Besetzungen. Auch im Zusammenhang mit Magie und so New Age und so wird dann manchmal so der Zigeuner, also wenn ich vom Zigeuner jetzt spreche, im Folgenden bitte immer unter die Anführungsstriche dazu denken. Ich spreche dann immer vom Bild des Zigeuners, nicht von den Sinti und Roma, den Leibhaftigen sozusagen. Also auf jeden Fall gibt es da eben so eine romantische Besetzung und das ist sozusagen die Kehrseite dieser Negativbesetzung. Dann könnte man ja vielleicht noch überlegen, inwiefern es im Antiziganismus eine geschlechtliche Dimension gibt. Also inwiefern würdest du sagen, dass das auch was mit gewissen Stereotypen der Frau zu tun hat, die sich da äußern? Naja, es ist halt schon so, dass die sogenannte Zigeunerin ebenso als lüstern, triebhaft, verführerisch dargestellt wird, auch hexenhaft, in Verbindung mit magischen Elementen, also Wahrsagen aus der Hand und so weiter und so fort. Und das ist natürlich so die Kehrseite von der klassisch modernen Frau, wie sie eigentlich zu sein hätte, nämlich so züchtige Hausfrau, keusch, ja, domestiziert sozusagen. Und da ist eben so die sogenannte Zigeunerin wiederum so die Kehrseite dieser Normfrau. Du hast jetzt schon von der modernen Frau gesprochen. Vielleicht können wir jetzt mal versuchen, uns dem Phänomen des Antiziganismus historisch zu nähern. Was würdest du sagen, sind überhaupt die historischen Bedingungen so einer Herausbildung des Antiziganismus, gerade weil du ja den Antiziganismus immer auch als modernen Rassismus beschreibst? Also ich denke halt, die Herausbildung der Moderne überhaupt so in dem Zusammenhang sind Territorialstaatlichkeit zu benennen, Ausdehnung des Warenverkehrs, überhaupt irgendwo so dieser Prozess der Zivilisation und auch der Disziplinierung vor allem, also Stichwort Foucault, das sind alles so verantwortliche Momente oder also wobei das Übergreifende ebenso der Kapitalismus ist. Und in diesem Kontext, in diesem Konstitutionszusammenhang hat sich eben der Antiziganismus als spezifische Variante herausgebildet, wo eben diese Unzivilisiertheit auf den sogenannten Zigeuner projiziert wird und wo er dann als Negativbild eben herhalten muss zu dem, wie der normale Lohnarbeiter, der Normalbürger sein muss. Also du hast jetzt ganz viele Aspekte angesprochen, unter anderem die Herausbildung des Territorialstaats als dem allgemeinen Modell von Staatlichkeit. Vielleicht können wir uns da das nochmal genau anschauen. Warum ist dazu das Bild des Zigeuners ein Gegensatz? Naja, es ist so, er wird ja so als herumziehend imaginiert und es ist nun so, dass in der modernen Entwicklung so Nationalstaatlichkeit Herausbildung von Nationalstaatlichkeit und Arbeitsorientierung, Stichwort protestantische Ethik, dass das natürlich ganz arg eng zusammenhängt. Und das ist nun so, dass der Zigeuner, wie schon gesagt, also hier ein Negativbild dann darstellt und richtiggehend gebraucht wird sozusagen, um ja, also die Konstruktion des Zigeuners wird gebraucht, um diesen Normalbürger als solchen überhaupt erst zu konstituieren und zu konstruieren. Du sprichst also von einem Normalbürger, man könnte auch sprechen von einem bürgerlichen Subjekt. Vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz uns anschauen, warum, also überhaupt, was kann man sich vielleicht unter dem bürgerlichen Subjekt vorstellen und warum bekommt dieses Subjekt Angst, wenn es mit sogenannten Zigeunern zu tun hat? Ja, ich denke, grundsätzlich ist es so, dass der Kapitalismus ja nun eine Konkurrenzgesellschaft per se ist. Und das heißt, eigentlich ist es dem Kapitalismus eigentümlich, dass man schon immer sozusagen, also um es mal ganz plakativ zu sagen, einer gegen den anderen kämpft. Es ist eine Konkurrenzgesellschaft. Und da ist es nun so, dass das natürlich schon mal ganz prinzipiell Existenzängste mit sich bringt. Und diese Existenzängste, die werden nun ganz stark in Krisensituationen. Und da ist es dann so, dass dieses bürgerliche Subjekt seine Ängste dann eben abspaltet und eben in den Zigeuner hineinprojiziert, also seine Abstiegsängste. Also das ist auf keinen Fall dann, wie der Zigeuner werden will. Und das beinhaltet eigentlich auch so, dass diese Sprechweise so vom bürgerlichen Subjekt im Sinne des Normalbürgers, wobei das mit dem bürgerlichen Subjekt natürlich insofern problematisch ist, weil es da auch eine erkenntnistheoretische Seite gibt, auf die ich jetzt aber hier nicht eingehen will, weil ansonsten würde das zu umfassend. Vielleicht können wir auch eher nochmal auf die Rolle der Lohnarbeit ausgehen. Du hattest das schon angesprochen, die Lohnarbeit setzt sich durch und damit geht eine Form der Disziplinierung einher. Vielleicht kannst du da auch nochmal beschreiben, wie sozusagen mit der Durchsetzung der Lohnarbeit oder was ist überhaupt zum Beispiel die Lohnarbeit und wieso taucht dann die Figur dieses Zigeuners in diesem Zusammenhang auf? Naja, es ist ja so, dass sich Lohnarbeit erst im Kapitalismus und erst in der Moderne herausgebildet hat. Und in dem Zusammenhang auch so ein moderner Arbeitsbegriff, beziehungsweise den Arbeitsbegriff, der Arbeitsbegriff schlechthin. Und das ist nun was einzuschränken ist eben auf die Moderne. Also das ging dann halt auch an mit dieser protestantischen Ethik, mit der Ausbreitung des Warenverkehrs und so weiter und so fort. Stichwort, das sind hierzu auch so ursprüngliche Akkumulation. Und dann natürlich die Herausbildung der Arbeit, wie wir sie jetzt kennen, so im Durchgang mit Merkantilismus und so weiter und so fort bis zur Industriegesellschaft dann im 19. Jahrhundert. Und das war natürlich ein Disziplinierungsprozess und das war ein Prozess, wo sozusagen die Menschen aus ihrer damaligen vormodernen Seinsweise sozusagen herausgerissen worden sind und sich dann eben an diese Disziplin, an diese Fabrikdisziplin und alles, was damit verbunden ist, eben gewöhnen mussten und da richtig irgendwie erst einmal das internalisieren mussten in einem jahrhundertelangen Prozess. Und der Zigeuner, der hat dann deswegen eben gerade dieses Gegenbild symbolisiert bis zum heutigen Tage. Wobei das interessant ist, dass ungefähr bis zum 18. Jahrhundert Zigeuner zwar als vogelfrei erklärt wurden, das heißt, sie konnten ungestraft getötet werden, es auf der anderen Seite aber so war, dass weder die Polizeibeamten noch so das einfache Volk gewissermaßen sich dann tatsächlich an diesen Verfolgungen beteiligt hat. Also das waren dann immer so Imperative von oben, Befehle von oben, die aber eigentlich ignoriert worden sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel auch oder vielleicht auch gerade damit zusammenhängt, dass diese Arbeitsmoral bei den Leuten damals selber nicht noch gar nicht so verinnerlicht war und man von daher es auch gar nicht so nötig hatte, also jetzt da auf jemanden loszuschlagen. Also damals gab es ja zum Beispiel in Paris auch so Bettlerverfolgungen, die dann irgendwie noch von Volksseite sozusagen mit Protest belegt worden sind. Und ich denke, das sind halt so Indizien dafür, inwieweit eben so diese Arbeitsnorm, also was ganz Zentrales ist und die Herausbildung der Erwerbsarbeit und der abstrakten Arbeit und deren Durchsetzung, also im Hinblick auf das antiziganistische Stereotyp und auch so eine zunehmende Verfolgung. Wobei man sagen musste, es ist natürlich auch so, dass dann ab Ende des 19. Jahrhunderts natürlich da auch noch ein massiver Bürokratisierungsprozess dazu kam. Also es konnten dann Lichtbilder angefertigt werden, Fingerabdrücke genommen werden und so, die man dann in Zigeunerkarteien festgehalten hat. Und solche Möglichkeiten des bürokratischen Zugriffs hat es vorher ja gar nicht so gegeben. Mhm. Also wir haben es zu tun mit einer internalisierten Arbeitsmoral, die mit Disziplinierung zu tun hat und die es sozusagen den bürgerlichen Subjekten sozusagen nicht erlaubt, sich den Wunsch nach so einem lästigen, undisziplinierten Dasein sich einzugestehen. Deswegen ja, und in Verbundenheit dann eben so mit Existenzangst gleichzeitig, die man sich aber nicht zugesteht, sondern jeder ist seines Glückes Schmied, sozusagen dann auf die anderen, also auf die Zigeuner projiziert. Wir haben also jetzt über die historischen Bedingungen des Antiziganismus gesprochen und haben gesehen, dass ein Konzept von Territorialstaat, die Form der Lohnarbeit und bürgerliche Subjektivität wichtige Voraussetzungen sind für die antiziganistische Ideologie. Jetzt können wir ja später sehen, dass sich diese Rage des Antiziganismus dann im Nationalsozialismus nochmal gesteigert hat und dass hier konkret auch auf die Vernichtung von Sinti und Roma hingearbeitet wurde. Was würdest du sagen, welche Rolle hat der Antiziganismus im Nationalsozialismus gespielt und vielleicht gerade auch schon in Beziehung zum Antisemitismus, der ja auch sehr wesentlich konstitutiv für den Nationalsozialismus gewesen ist? Ja, also ich denke, dass eben die Juden, die wurden da eher so und werden im Grunde genommen bis heute eher so mit zum Beispiel in Verschwörungstheorien mit Macht und Zivilisiertheit und Emanzipation durch den Zivilisationsprozess gleichgesetzt und deswegen muss man sie sozusagen umbringen, weil sie das nicht nur versinnbildlichen, sondern in den Juden wird es sozusagen personifiziert, also laut Moshe Postone. Und beim Zigeuner ist es nun so, dass der eben für diese Welt der Vormoderne steht. Also das, was man sozusagen schon hinter sich hat. Also so dieses Magische und irgendwo so diese Welt ohne Arbeitszwang und so weiter und so fort. Und ich denke, dass im Nationalsozialismus in diesem Sinne der Jude als Übermensch eliminiert worden ist, also die Juden als Übermenschen angesehen wurden und als Personifizierungen des Kapitalismus schlechthin und der sogenannte Zigeuner als Untermensch, also der sozusagen gewissermaßen seitenverkehrt diese Arbeitsscheu symbolisiert, diese Ungebundenheit, also wo so Merkmale mit dem Antisemitismus verschwimmen, gleichzeitig allerdings mit dem Vorwurf der Unzivilisiertheit. Also wo er irgendwie sozusagen als asozial, als Geziefer, als Analphabet, als ja ohnmächtiger, als verachtenswert, dreckig und verlaust dann halt also gesehen wird. Kannst du vielleicht was dazu sagen, was es denn für antiziganistische Maßnahmen im Nationalsozialismus gegeben hat? Ja, da gab es halt die Zigeunerlager, dann gab es Zwangssterilisierungen, dann ja natürlich die Eliminierung im KZ und dann gab es natürlich auch, und dieses Moment stellt Wolfgang Wippermann also heraus und ich glaube, das ist bedenkenswert, und zwar, dass auch ohne Befehl von oben Sinti und Roma umgebracht wurden, also sozusagen als Hitlers willige Vollstrecker, also es kommt ja von Goldhagen, wo das also tatsächlich so war, dass sozusagen das wilde Volksresonnement da also zugeschlagen hat. Also was so Polizei- und Militärbataillone anging. Ja, dann kann man ja sagen, dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Sinti und Roma lange Zeit erstmal dafür kämpfen mussten, dass sie überhaupt auch als eine Opfergruppe im Nationalsozialismus anerkannt wurden. Dann kann man ja sagen, dass der Umgang mit den im Nationalsozialismus verfolgten Sinti und Roma im Nachkriegsdeutschland auch nicht ziemlich unrühmlich gelaufen ist. Kannst du vielleicht kurz darauf eingehen, wie das hier gelaufen ist, etwa mit Entschädigungszahlungen oder sowas oder mit eventuellen Kontinuitätslinien? Ja, also zunächst mal war das so, dass manchen Sinti und Roma einfach der deutsche Pass nicht mehr zurückgegeben worden ist. Dass die Amtsstuben besetzt waren eben von diesen Nazi-Beamten noch, dass die entweder nicht verfolgt oder freigesprochen worden sind. Und dass mit diesen Zigeunerkarteien da eben munter weitergearbeitet worden ist. Und das ist so, dass ich glaube 1963 war das so, dass da erst so ein Gesetz gekippt worden ist, wonach Sinti und Roma, also bis 1938 glaube ich, oder vor 1943, dass die unter dem Stigma der Asozialität verfolgt wurden, so lautete damals irgendwo so die allgemeine Meinung und nicht aus rassistischen Gründen. Also das ist schon ganz schön der Hammer, kann man sagen. Und dementsprechend sah es natürlich mit Wiedergutmachungsleistungen auch zunächst oder überhaupt nicht sehr gut aus, weil das eigentlich erst so in den 80er Jahren richtig thematisiert worden ist, der Massenmord an Sinti und Roma, und zwar von den Organisationen der Sinti und Roma selbst. Und da gab es dann auch Hungerstreiks und andere Aktionen, und da wurde dann eine Wiedergutmachung, eine läppische 5000 Mark damals oder eine kleine Rente dann gewährt, aber es hat ziemlich lange gedauert, bis der Massenmord an den Sinti und Roma im Nationalsozialismus überhaupt als solcher erkannt wurde. Und mir kommt es jetzt so vor, dass das jetzt zwar häufig betont wird, ja, Sinti und Roma sind auch im KZ vernichtet worden, trotzdem kommt es mir etwas alibiartig vor und so ein bisschen halbherzig. Und jetzt können wir ja sehen, dass es in den letzten Jahren eine nicht unbedeutende Zunahme an antiziganistischen Ausschreitungen gegeben hat. Also man bekommt immer wieder Schlagzeilen aus Osteuropa zu hören, zum Beispiel in Bulgarien, in Tschechien oder in Ungarn und in der Ukraine. Was man eben auf der anderen Seite vielleicht auch nicht, was man gar nicht verschweigen darf und was oft vergessen wird. Diese Entwicklung geht ja auch einher mit einer zunehmenden Abschiebungswelle von Sinti und Roma in eher westeuropäischen Ländern. Also da würde ich ja sagen, dass sich Italien, Frankreich und Deutschland besonders rühmlich hervorgetan haben. Wie würdest du diese aktuelle Entwicklung einschätzen und warum denkst du, findet das ausgerechnet jetzt statt? Also vielleicht würdest du sagen, dass es mit der Wirtschaftskrise zusammenhängt? Ja, also würde ich schon sagen. Also zunächst mal finde ich das wichtig, dass du eben das sagst mit dem diesen antiziganistischen Tendenzen in Italien, Frankreich, Deutschland und auch Irland und so weiter, weil manchmal klingt es fast so, naja, das ist da drüben in Osteuropa und bei uns ist das ja gar nicht so schlimm. Und dem würde ich also schon widersprechen. Ich denke auch, dass ich das noch bei uns oder in Europa oder in Zentraleuropa noch verschärfen kann. Und ich denke schon, dass das erstens mit der Wirtschaftskrise zusammenhängt und denke auch, dass man da auch sehen muss, also was ist da eigentlich passiert, so nach dem Niedergang des sogenannten Realsozialismus. Also ich denke, es ist so, gerade so osteuropäische Länder, da wurden die Individuen ja eigentlich ins Wasser geschmissen. Der ganze Alltag hat sich geändert. Sie mussten ja über Nacht sozusagen so ein kapitalistisches Konkurrenzindividuum werden. Und das war natürlich zunächst an Versprechungen gekoppelt. Und aber diese blühenden Landschaften sind ja bekanntlich nicht entstanden. Und ich denke, dass das eine Quelle so des Antiziganismus ist, also so diese Umstellung. Und natürlich verbunden mit so einem Krisenprozess, wo sich alles immer mehr verschlechtert. Und ja, und eigentlich, man kann schon fast sagen, kollabiert. Also es ist so, zum Beispiel, dass in Ungarn die Mittelschichten sich dann so über so Fremdkredite, also so Euro, Franken, Dollar, überschuldet haben und das natürlich dann mit steigender Arbeitslosigkeit nicht mehr zurückzahlen können. Und da ist dann natürlich der Sündenbock-Zigeuner, kommt dann da sozusagen aus der Volksseele wieder hoch. Wobei ich allerdings, und ich denke, das ist was, was eigentlich für ganz viele osteuropäische Länder zutrifft, also so diese Tendenz. Und ja, also ich denke, das sind halt so die aktuellen Gründe. Und aber ich möchte schon nochmal betonen, dass Antiziganismus nichts ist, was sozusagen nur eine Krisenideologie ist, sondern dass der wirklich tief verankert ist, so ideologisch verankert ist, also so in den europäischen Gesellschaften.